Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Und wir bringen Sie noch einmal auf den letzten Stand in Sachen TV-Debatte in den USA. Eindrücke aus New York von Thilo Kössler. Donald Trump nicht mit roter Krawatte wie erwartet, sondern im defensiven Hellblau. Hillary Clinton im flammend roten Kostüm und auf Angriff gebürstet. Deutlich darum bemüht, schnell die Oberhand in diesem für sie so schwierigen Duell zu gewinnen. Schließlich war sie im Vorfeld immer wieder mit der Analyse konfrontiert worden, dass sie es sei, die mit ihrer politischen Erfahrung und Kompetenz mehr zu verlieren habe als er. Tatsächlich ging die erste Runde an Donald Trump, der sein Wirtschaftsprogramm noch konzentriert darlegte und die größte Steuersenkung seit Ronald Reagan versprach. Under my plan I'll be reducing taxes tremendously. Doch das war nur Gelegenheit für Hillary Clinton, darauf hinzuweisen, dass von Trumps Steuersenkungsplänen ausschließlich die reiche Oberschicht profitiere. And he really believes that the more you help wealthy people, the better off we'll be. I don't buy that. Schnell gelang es Hillary Clinton, Donald Trump dort zu treffen, wo er sich angeblich am schnellsten getroffen fühlt, bei seiner Ehre als erfolgreicher Geschäftsmann. Es sei schon sehr dubios, weshalb sich Donald Trump partout weigere, seine Steuererklärung zu veröffentlichen, warf Clinton schneidend in die Runde. Das könne doch nur daran liegen, dass er entweder gar nicht so reich sei, wie er behaupte, oder aber nicht zugeben wolle, dass er mit seinen Millionen niemals für die tätig geworden sei, die es am meisten nötig haben, die Bedürftigen. Maybe he's not as rich as he says he is. Second, maybe he's not as charitable as he claims to be. Symptomatisch für diesen Abend und die Kräfteverhältnisse, die ihn diktierten, die Replik Donald Trumps, die dann gänzlich ins Leere lief. Sie solle doch erst einmal ihre E-Mails öffentlich machen, die sie während ihrer Zeit als Außenministerin über ihren privaten Server laufen ließ. In der Reaktion Hillary Clintons zeigte sich die ganze Energie, die sie in die Vorbereitung dieses ersten Duells gesteckt hatte. Jawohl, die Sache mit den E-Mails sei ein Fehler gewesen, gestand sie rundweg ein. Sie würde es nicht wieder tun. I made a mistake using a private email. That's for sure. And if I had to do it over again, I would obviously do it differently. Zu diesem Zeitpunkt war Donald Trump schon völlig aus dem Takt. Ob bei innerer Sicherheit, Zuwanderung, Verhältnis zu Russland oder Zusammenarbeit in der NATO, Donald Trump wirkte zunehmend fahrig, unkonzentriert und schließlich gar nicht mehr in der Lage, schlüssig zu argumentieren oder gar ganze Sätze zu bilden. Im Urteil vieler amerikanischer Kollegen geriet jene Passage zu seiner endgültigen Niederlage, als Hillary Clinton ihm vorwarf, bereits vor Jahren die Schmutzkampagne gegen Präsident Obama losgetreten zu haben, mit der Behauptung, er sei nicht in den USA geboren worden. Trump geriet ins Straucheln und behauptete rundheraus, sie habe Obama schlecht behandelt. Treated him with terrible disrespect. Das Publikum, das darauf verpflichtet worden war, weder zu klatschen noch zu buhen, sah sich dann doch noch zum Regelverstoß berufen, als Donald Trump Hillary Clinton vorwarf, es sowohl am Aussehen als am nötigen Stehvermögen für das Präsidentenamt fehlen zu lassen. She doesn't have the look, she doesn't have the stamina. Da konterte Hillary Clinton, wer so viele Verträge abgeschlossen und Waffenstillstände ausgehandelt habe, der müsse sich nicht mehr vorwerfen lassen, kein Stehvermögen zu haben. As soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a ceasefire, he can talk to me about stamina. The world. Diese erste Runde ging also an Hillary Clinton, die sich nicht nur als erfahrene und gut präparierte Politikerin erwies, sondern auch souverän und gelassen reagierte. Donald Trump hingegen wurde seinem Ruf gerecht, nicht nur politisch unerfahren, sondern auch aggressiv und dünnhäutig zu sein. Von staatsmännischem Format in diesem ersten Duell keine Spur. Thilo Kössler berichtete aus New York. Bleiben wir in unseren Kurzberichten noch beim Thema. Die meisten Anhänger Trumps werden über seine Schwächen hinwegsehen, so Jackson Janes vom American Institute for Contemporary German Studies in Washington heute Morgen in dieser Sendung. Er betont aber auch: Winston Churchill hat irgendwann gesagt, Amerika kriegt das immer hin, nachdem sie eine ganze Menge anderer Dinge ausprobiert haben. Ich glaube, wir sind ja beim Ausprobieren in den nächsten Wochen. Die Frage ist, was passiert in den 50 einzelnen Bundesländern? Wir haben keine nationale Wahl, wir haben 50 Wahlen. Und da ist eigentlich die Frage, in diesen verschiedenen Bundesländern, wie wird eigentlich gestern Abend wahrgenommen? Und insofern, ich denke, am Ende wird wohl nicht die jetzige Umfragen darstellen können, was die Leute in 40 Tagen haben. Allerdings sage ich auch, die meisten Leute haben wahrscheinlich ihre Meinung gebildet. Und die Frage ist, was bleibt bei diesen 20% unentschieden, was noch unentschieden bleibt? Jackson Janes. Trumps Putin-freundliche Haltung findet der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit völlig unverständlich. Jürgen Hart von der CDU betonte heute Morgen, der Westen dürfe in seinen Beziehungen zu Russland nicht auf Fraternisierung setzen, nur weil es derzeit keine anderen Mittel gäbe. Wir haben häufig in der Weltpolitik leider Situationen, wo wir Unrecht nicht verhindern können. Aber das heißt nicht, dass wir dann aufgeben, das auch als solches zu benennen. Und das, was Russland auf der Krim und im Osten der Ukraine tut, das, was Russland an der Seite von Assad in Syrien tut, sind Dinge, die nach meiner Auffassung Russland am Ende des Tages in die möglichen Sümpfe führt. Aber das ist die Entscheidung des russischen Präsidenten, diesen Weg zu gehen. Und wir können nur mit allen friedlichen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, ihn versuchen, davon abzubringen. Wenn er nicht reagiert, wenn er seinerseits keinen Schritt auf uns zumacht, sind uns natürlich ein Stück weit die Hände gebunden. Abgesehen von Sanktionspolitik und Diplomatie bleibt uns leider nichts anderes. Der CDU-Politiker Jürgen Hart. Mit der Unterzeichnung eines historischen Friedensvertrages zwischen Regierung und FARC-Rebellen hat in Kolumbien eine neue Ära begonnen. Ivo Maruschik. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, gut ein Dutzend Präsidenten und 2500 geladene Gäste trugen offene, weiße Hemden oder Blusen. Nach einer Schweigeminute für die Opfer des Krieges griffen Kolumbiens Präsident Santos und der Timoschenko genannte Kommandant der FARC-Guerilla zu einem Kugelschreiber, der eigens aus einer Patronenhülse gefertigt worden war. Dann setzten sie ihre Unterschriften unter den Vertrag. Damit ist der älteste und längste Konflikt Amerikas offiziell beigelegt. 52 Jahre lang hatten sich die Regierung und die marxistischen FARC-Rebellen einen blutigen Krieg geliefert. 220.000 Tote sind offiziell dokumentiert. Zehntausende weitere Menschen sind spurlos verschwunden. Mit einem Festakt würdigt die Bundesregierung heute das 10-jährige Bestehen der Islamkonferenz. Ralf Schmidberger. Die Erwartungen waren groß im September 2006 und der damalige Innenminister Schäuble ging von schnellen Ergebnissen aus. Nach 2 bis 3 Jahren sollte die Deutsche Islamkonferenz überflüssig werden. Nun feiert sie bereits ihr 10-jähriges Bestehen. Der Dialog mit dem Islam war das Ziel, doch vor allem Streitigkeiten prägten das Bild. So waren die Muslime untereinander uneins, wer sie vertreten soll. Grundsätzlich wurde kritisiert, dass die Verbände nur einen Teil der hier lebenden Muslime repräsentieren. Schäubles Nachfolger Hans-Peter Friedrich verärgerte mit dem Pochen auf Sicherheitsfragen und mit dem Ausspruch, dass der Islam historisch nicht zu Deutschland gehöre. Insgesamt bleibt das Ergebnis mager, mit Empfehlungen etwa zum islamischen Religionsunterricht. Es sei in allen Jahren zu keiner Annäherung an das deutsche Wertesystem und zu Loyalität gekommen, hat die Soziologin Necla Kelleck, ehemaliges Mitglied der Islamkonferenz, ebenfalls hier heute Morgen im Deutschlandfunk kritisiert. Wenn eine Regierung den Muslimen einfach überlässt, wie sie leben möchten, dass sie das selber gestalten können und nicht Demokratie einfordert, dann kann sich das ja verselbstständigen. Und das haben wir ja gesehen. In den 10 Jahren lösen sich diese Organisationen nicht von einem Diyanet oder von einer türkischen Regierung. Sie sehen bis heute, dass ihre Heimat die Türkei ist und nicht dafür beitragen konnten, dass ein Zusammenkommen und dass eine gemeinsame Gestaltung der deutschen Gesellschaft hier stattfindet, sondern sie setzen nach wie vor auf Abgrenzung von Ungläubigen, von Deutschen, von den anderen. Das kann ja nicht Ziel einer Islamkonferenz sein und daher ist sie auch gescheitert.